Der braucht einen Arzt. Frau Meinhof, Sie haben die Kreise der demonstrierenden Studenten eingefangen. Warum? In der rechten Presse ist die Schuld an der Katastrophe vom 2. Juni den Studenten selbst in die Schuhe geschoben worden. Vor allem der Springer-Konzern versucht in seiner Zeitung die kritischen Stimmen der Studentenschaft als Randalierer und